keine Zeit, alles muss rennen wie ein Quake. Dieses Leben ist ein Game und nur Angsthasen drücken safe. Heavy Rain, matschige Texturen wie ein Rage. Real Life Albtraum wie dieser Urlaub von Alan Wake. Alle sehen gleich aus, alle stehen stramm da. Alle wollen Rome zurück, weil's total war. Total Commander, Ordnung muss sein und ich muss nicht unter Leute, ich hab Skype. Ey, Spiele und Zocker, ständig am Pranger. Keine Chance, sich zu wehren wie Tiberium-Sammler. Keine Toleranz, niemand sagt, es reicht halt auf. Das gibt's recht selten, so wie eine Zockerbraut. Besser als Sex, Gordon Freeman ist back. Diese News kommt bestimmt, ha, wie ein Release-Patch. Alles halbfertig auf dem Markt, Kaspersky war vor Salmonellen Gefahr. Ihr wollt sein, so wie wir. Yes, wir sind Gamer, Banker, Lehrer oder dein Therapeut. Willkommen in der Familie, mein Freund. Wir sind Gamer, Mettler, Punker, Hopper. Wir sind eine Familie, wir bleiben loyal. Aiming und Skills, Alan oder halt so rum. Lieblingssport der Kids, Flaming im Forum. Zocken und E-Sport, gut fürs Klima. In den Handtaschen unserer Frauen, PlayStation Vita. Keine Holzpferde, Kinder wollen Hightech. Lego geht pleite, Kinder wollen Minecraft. Sex nur noch im Firefox, Liebe übers iPhone. Beziehungsstatus forever alone. Gamer und Frauen, nein das passt nicht wie Zombies ohne Herrenhaus. Wie Sephiroth und Cloud. Das muss so sein, RTL meint, das ist Gesetz. Wie Amoklauf plus Counter-Strike. Das reicht doch wen Bock, lass uns lieber abtanzen, wenn Call of Duty floppt. Immer der gleiche Rotz, alles viel zu leicht fürs Auge, nichts für den Kopf. Wer von euch Flaschen hat Dark Souls wirklich durchgezockt? Ey, ich kann's nicht verübeln, ist ein harter Brocken. Wie auf einer LAN-Party mit Gemüse zu kochen. Und auf der Normandie hab ich diese Miranda abgefüllt und abgeschleppt. In Bayern nennt ihr sowas, glaub ich, Mass Effect. Yes, wir sind Gamer, Banker, Lehrer oder dein Therapeut. Willkommen in der Familie, mein Freund. Ihr wollt sein, so wie wir. Aha, wir sind Gamer, Mettler, Punker, Hopper. Wir sind eine Familie, wir bleiben loyal. Wir sind Gamer.